Nehme ich Flügel der Morgenröte und würde ich fliegen bis ans äußerste Meer, so würde deine Hand mich doch immer noch halten. Egal wo ich bin, ich weiß, du bist bei mir. Und was immer ich tue, ich bin umgeben von dir. Herr, du hast mich erforscht und hast mich erkannt. Umgeben bin ich von dir und umschlossen von deiner Hand. Und wo immer ich bin und was immer ich tue, du siehst mich und auch meine Gedanken kennst du. Meine Worte sind dir schon bekannt, bevor ich sie sag. Erkenntnis zu hoch und zu wunderbar für mich, es übersteigt mein Denken, erfassen kann ich's nicht. Wohin sollte ich gehen, wo dein Geist nicht schon ist? Wohin sollte ich fliehen vor deinem Angesicht? Es gibt keinen Ort, wo du nicht schon warst. Und nehme ich Flügel der Morgenröte und würde ich fliegen bis ans äußerste Meer, so würde deine Hand mich doch immer noch halten. Egal wo ich bin, ich weiß, du bist bei mir. Und was immer ich tue, ich bin umgeben von dir. Und spreche ich, Finsternis bedecke mich. Und Nacht sei um mich her, so wär die Finsternis nicht finster für dich. Würde leuchten wie der Tag. Nehme ich Flügel der Morgenröte und würde ich fliegen bis ans äußerste Meer, so würde deine Hand mich doch immer noch halten. Egal wo ich bin, ich weiß, du bist bei mir. Und was immer ich tue, ich bin umgeben von dir.